Euch hauen ganz mi manet. Smeet ich meg an Jane an Aulen. Strue gari noch mi ver post. Ri euch acho doig. Grechema girl an toike. Ferecho doin slet an voi. Smeet ka schule glet har miauish. Ket an karta rua gorst. Choru faut mahin getauf. Choru ma grua jere kentaniets ruet noch lom nisches en aners mon jahi ma woirut. Ami noch da wai. Skinchach min gefech mi astich. Rua shin tian an lepi. Tachten ero hoitzuch. Ich hahne ganz mi manet, smitch ich megen gin en naden, strugari noch mi ver post, ri euch a ho do auich. Amarure re jinge, smor ma guri jinge, smika schule glat am ferof, vor hier a klam fu el vaum. Gure hema gulen taike, fede ho deine sletten vai, smike schule glät, har miauisch, ketten karta rua gorst. Amarune re jinge, smor ma guri jinge, smike schule glät am ferof, vo hira glam fu el vaum. Huru faut ma hinga tawaf, huru ma grua jere kentaniets, strue nach mi vasen aners, man jahi ma wairut. Amarun ere jinga, smor ma guri el jinga, smika schule glat am ferof, fo hira glam fu er vaun. Get a buona prich getöten, had a hote schöp ma hovas, mi geschule glat an so, nan so ring da huan noch. Amarun ere jinge, smor ma guri jinge, smi geschule glat an ferof, vo hier a glam fu er vaun. Varsen nu gan je mag harten, guntan ma heb na me fahe, achen sule ha me krachen, van zich hava gruak jom. Amarun ere jinge, smor ma guri jinge, smike schule glat am ferof, vo hier a klam fu er vaun. Ami noch gedau ai, kinchak min gefech mi ashtik, ruvi shinche anen lepi, tachten ere hoeden zöch. Amarun ere jinge, smor ma guri jinge, smike schule glat am ferof, vo hier a klam fu er vaun. inga, svår magurie inga, smika sjule glatan firof, for hier.